Podcast. Ein Phänomen, das um sich greift. In vielen verschiedenen Richtungen dringt es in unsere Gegenwart ein. Es gibt zum Beispiel diese Wissenschaftspodcasts. Ja, wissen Sie, und das ist der Beweis, dass es Chemtrails gibt. Dann gibt es Podcasts über verschiedene Themen wie Filme, Serien. Und das war der Podcast über Lindenstraßen, Folge Nummer 25. Und dann gibt es da noch die Podcasts, die weniger themenbezogen sind, wie zum Beispiel der Personal Podcast und den sogenannten Laber Podcast. Diese Podcasts verdrängen langsam jede Kultur in Deutschland. Sie verdrängen das Hören von Hörspielen, von Radio, von Musik. Einige gucken sogar weniger Fernsehen, seitdem es Podcast gibt. Podcast ist Gift. Podcast ist schlimmer als dieses verteufelte Heavy Metal. Halt. Was machst du da eigentlich? Ich dachte, wir machen hier so eine kleine Einleitung für den Podcast von der Anti-Podcast-Liga. Nein, das ist doch für den Raucherbalkon. Die machen doch Knights of the Pod. Die sind pro Podcast, nicht contra. Ach so, Knight of the Pods. Ja, klingt echt cool. Und wo ist das dann nochmal? Auf dem Raucherbalkon. Ach so, ja. Lieber Raucherbalkon, viel Spaß bei Knight of the Pods. Einen wunderschönen guten Abend und einen ganz, ganz lieben Dank an den Volker vom Selbstgesprächler und an das Ego für dieses super tolle Intro. Oh, hervorragend. Ja, vielen, vielen Dank. Hallo zusammen. Das war schön, ne? Das war Weltklasse. Ja. Ich habe mit Volker geschrieben, ich sagte, ich setze mich nachts mal hin irgendwie, ich mache da irgendwas und so. Vielleicht gefällt es euch auch gar nicht und so. Ich habe das gehört, ich sage, wie geil ist das denn? Also hätten wir es jetzt nicht gekriegt, hätte ich gesagt, haben wollen. Super. Das ist ziemlich cool, ne? Ja, Knight of the Pods, so eine Geburt, die wir vor 2 Wochen hier auf dem Raucherbalkon ins Leben gerufen haben, weil der Martin vom Metacast beim Day of the Podcast zu Gast war und sagte, das können wir auch, ne? Und ja, erzähl mal. Ja, irgendwie habe ich gedacht, so, ja, können wir auch, das eine, aber es geht natürlich nicht darum, irgendwie was anders zu machen oder irgendwas nachzumachen oder so, aber ich habe ja schon ein paar Sendungen mit euch hier gemacht auf dem Raucherbalkon und ich finde das Konzept einfach großartig. Ein Teamspeak aufmachen, einen Raum, alle rein und dann geht's los und das macht einfach ganz viel aus und ihr habt das ja jetzt auch gemerkt, ich war ja nun häufiger jetzt schon hier bei euch und mir gefällt das einfach sehr gut. Leute kennenlernen, schnacken, übers Podcasten und ab und zu mal eine Sendung aufnehmen. Ja, wir haben ja immer gesagt, hier kann ja jeder kommen, wer will, da muss ja zwangsläufig nicht ich da sein oder Klaus da sein, da kann ja jeder auf den Raucherbalkon kommen, wer möchte und sagt, ich möchte das mal probieren, nimmt was auf, schickt uns einen Link von der Dropbox und Klaus kann es am besten erzählen, der lädt es dann irgendwie hoch, wir schreiben dann kurz einen Blogbeitrag und dann geht das los, ne? Genau so läuft das in der Regel, ja. Brauchen eigentlich immer nur einen Link auf irgendeinen MP3-File, wo was aufgenommen ist und dann den Rest administrieren wir dann dementsprechend und dann wird das veröffentlicht. Mhm. Ja, also ich finde es großartig und wenn ich jetzt hier mal so in unseren Raum gucke, ist ja unglaublich, jetzt reden zwar nur 3 Nasen, aber es sind etwas um die 20 Nasen gerade dabei, oder? Ja. Ja, und du hast ja alle ausgeschaltet. Ja. Ja, wie läuft das Ganze? Klaus hat unwahrscheinlich viel Zeit in Anspruch genommen. Er hat auch viel Zeit, er schläft ja auch nicht. Und er ist ja eigentlich so die, im positiven Sinne gesagt, die kleine Prostituierte der Podcaster. Der kennt unwahrscheinlich viele Podcaster, hört unwahrscheinlich viele Podcasts und hat einfach angeschrieben, Mensch, hier komm, habt ihr mal Lust, einfach zu podcasten auf dem Raucherbalkon. Ihr kriegt eine halbe Stunde Sendezeit und labert los. Und das Ganze soll heute Abend so laufen, also wir haben Klaus hat so einen kleinen Plan aufgestellt, wann wer was macht. Und die Leute, die jetzt alle hier auf dem Teamspeak-Server sind, wenn die jetzt sagen, ey, ich habe mal einfach Bock, ich möchte einfach mal jetzt mit Martin und Metacast podcasten, einfach in den Chat hier unten reinschreiben auf dem Teamspeak-Server, ich möchte gerne schnacken, dann kriegt er Gesprächspower und dann ja entwickelt sich das so. Und alle anderen podcasten halt einfach auf dem Chat von der Pod-WG. Wir können ja ganz kurz erzählen, wie wir anfangen wollen. Deswegen wollen wir auch nicht so lange labern. Just heute ist ein neuer Podcast entstanden und zwar vom Marty D. und dem Schubacker. Das nennt sich Hirnsülze. Da fangen wir gleich mit an. Und ich bin froh, dass er zu uns gefunden hat. Der wird dann nämlich so ab halb 10, kurz nach halb 10 kommen. Der liebe Thorsten Runte, mit dem haben wir letztens schon mal so eine 3-Stunden-Sendung aufgenommen. Da werden wir mit ihm mal so ein bisschen diskutieren, also über den Podcast-Verein. Ja, und ich weiß nicht, Klaus, wie du mit den Leuten das vereinbart hast, die dann alleine kommen. Kann da 1-2 Leute einfach mit zuschmeißen oder wie läuft das? Ja, die Idee ist natürlich, dass die Leute sich selber ein bisschen vorstellen und schön wäre natürlich, wenn sich dann ein Gespräch entwickelt und jemand sagt, ah, schau mal, da ist der XY, den wollte ich eh immer schon mal was fragen und dann, wie du schon so schön gesagt hast, dann hier einfach melden und dann schmeißen wir euch hier rein in den Podcast, dass ihr reden könnt und dann fragt die Leute. Also ich glaube, es kommen ein paar sehr interessante Menschen heute im Laufe des Abends vorbei. Ja, und schon müssen wir gleich mal alles ein bisschen umschmeißen, weil der Thorsten Runter hatte wohl eine andere Uhrzeit von dir bekommen. Kann das sein? 21 Uhr? 21.30 Uhr. Ah, und er sagte 21 Uhr, dann machen wir das doch einfach so. Er hat da irgendwie ein Zeitproblem. Dann ja, dann holen wir jetzt direkt dazu, das geht ja ganz einfach. Dann nehmen wir den Thorsten mit dazu und sagen einen schönen guten Abend, Herr Runte, hallo. Guten Abend, hört ihr mich auch alle? Na klar, das heißt, wir werden den Herrn Runte vorziehen und den Marty D. und den Dings dann die nächste halbe Stunde geben. Ja, hast du Zeitproblem, sagst du? Ja, eigentlich dachte ich ja so, dass ich eigentlich bei der Begrüßung dabei sein sollte, das habe ich wohl verpennt. Ach so, okay, keine Ahnung, was du mit Klaus ausgemacht hast. Und dann direkt den Podcast-Verein direkt als erstes ziehen. Richtig, stimmt, ja. Und weil da habe ich gleich noch ein Kinderproblem. Ja. Kinderbettbringproblem. Ah, ja, dann fangen wir doch gleich mit dem Podcast-Verein an. Einen schönen guten Abend alle zusammen. Abend. Genau, also du sprichst momentan mit Martin vom Metacast und dem Klaus und mir, weil die Podcaster, wenn die dran sind, die können dann einfach schnacken und wenn einer allein ist, ja, dann kann sich da ein oder andere mit rein tängeln. Ja, wir haben ja letztens. Achso, wir sind ja im Raucherbalkon, ne? Erstmal Prost. Ja. Sehr gut. Ja, sehr gut. Revensteiner wieder von Veltins. Wir haben ja letztens schon mal die längste Raucherbalkon-Sendung aufgenommen mit dir, Thorsten. Und ja, wir haben ja so ein bisschen angeschnitten den Podcast-Verein. Aber erzähl doch mal so ein bisschen was vom Podcast-Verein. Was ist dieser Podcast-Verein? Was bringt das also uns Podcaster? Und ja, erzähl doch einfach mal. Also wir haben den Podcast-Verein, der ist eigentlich in die Idee gekommen, dass der Podpreis wieder vergeben werden soll. Der Podpreis, aber diese ganzen Awards und sowas, die sind ja irgendwie alle nach 1-2 Jahren mal irgendwann wieder in der Versenkung verschwunden, waren aber trotzdem für die Podcast-Szene doch Multiplikator. Man ist darauf aufmerksam geworden. Und da war eben die Idee mit Rico, schöne Grüße zur Schweiz, dann den Johannes von Puerto Partida. Richtig ausgesprochen. Ja. Und da ein paar andere Leute noch dabei, die, wo wir dann gesagt haben, weißt du was, wir wollten das auf saubere Füße stellen und da irgendwie einen rechtlichen Background machen, da können wir ja eigentlich einen Verein für gründen. Und dann kam natürlich auch relativ schnell, ja, wenn wir sowieso schon einen Verein haben und wir haben sowieso ein paar andere Probleme, zum Beispiel GEMA und dann auch so Veranstaltungen wie das Podcamp, dann können wir das alles zusammenbinden und das alles über den Verein laufen lassen. Ja, wie sieht das denn aus mit diesem Thema GEMA? Das ist ja immer so eine Geschichte. Ich weiß nicht. GEMA ist natürlich eine Sache, da brauchen wir uns jetzt noch nicht mit beschäftigen, theoretisch, weil der Verein noch viel zu klein ist. Okay. Weil es lohnt sich, weil wir wollen natürlich für ein paar Leute sprechen. Das heißt also, es lohnt sich nicht, wenn wir sagen, komm, wir sprechen jetzt wie jetzt aktuell, glaube ich, für 10 oder sowas, mit 10 Podcastern, gehen wir da hin und sagen, wir wollen jetzt für 10 Leute sprechen. Dann sagen sie, viel Spaß, geht mal wieder. Sagen also wir, ihr habt 10 Podcasts erst im Verein drin? Mehr noch nicht? Ja, nee, wir sind noch relativ, also wir existieren zwar schon, aber wir haben noch nie richtig groß Werbung gemacht, weil mit dem Podcamp hatten wir natürlich eine ganze Menge zu tun. Und jetzt Johannes mit seinem Grimm Award, da war natürlich auch noch eine ganze Menge, wo er keine Luft dafür hatte. Dann hatte er auch noch sein Studium vollendet und ich habe dienstlich auch noch ein bisschen was zu tun gehabt. Und man braucht natürlich immer Manpower, um dann auch Werbung dazu machen und nach vorne zu treten. Wir haben dann lieber für den Podcast-Verein, da sind auch einige Leute, die arbeiten mit uns zusammen, sind aber auch nicht im Verein, die wollen nicht im Verein sein. Wie wir zum Beispiel, wenn wir andere Podcaster helfen, wenn einer bei uns an podcastverein.de, wenn da sich einer meldet, dann kann der ich bin raus. Ich habe nämlich Teams-Sprache nicht abgeschaltet. kann er sich natürlich bei uns melden und wir helfen denen. Und das hatten wir in der letzten Zeit 5-6 Mal gemacht. Da waren 2 Schulen, die auf uns zugekommen sind. Einige Podcaster, die anfangen wollten, die keine Ahnung haben, ja, wie mache ich das denn? Was für Technik muss ich denn haben und sowas alles. Dann sind wir zu denen hingegangen und haben sie uns mit denen getroffen und gesagt, hier hast du mal ein Leihgerät von uns. Dann, wir haben ja ein Zoom H6, H2, H4 geschenkt bekommen und die wir da auch mal verleihen können. Und dann haben wir denen auch die Sachen an der Hand gegeben. Und das ist natürlich das Schöne, dann brauchen die halt am Anfang nicht zu kaufen. Und das war der große Vorteil von denen. Und wir haben eben 2-3 neue Podcaster, die dabei sind. Und wenn man heute sieht, dass die mehr Downloadzahlen haben, wie wir alle zusammen, iTunes-Charts unter den ersten 10. Ja, also ich weiß ja, also Martin, der ist nun auch ganz groß mit seinem Metacast. Also Martin, also ihr seid, glaube ich, noch nicht im Podcast-Verein, aber wenn ihr jetzt eine Anfrage vom Thorsten bekommen würdet und würdet sagen, Mensch, da ist eine Kinderschulklasse, die wollen einfach mal so ein Schulprojekt auf die Beine stellen, wäre das was für euch? Weiß ich gar nicht, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon so potent wäre, um da als Multiplier irgendwie zu dienen, das ist mir nicht klar, keine Ahnung. Müsste ich mal drüber nachdenken. Also wir haben natürlich auch Gretchenfrage, also die beiden Herren von der Gretchenfrage, mit denen sind wir zum Beispiel am Evangelischen Mädchengymnasium in Essen gegangen, weil die eine Veranstaltung, weil die so ein Workshop über ein halbes Jahr hatten und dann eine große Veranstaltung, wo Malte Kelly hinter moderiert hat und die haben dann den Podcast vorgestellt. Und die haben natürlich geguckt, wie macht man so einen Podcast, wurde von der Journalistenschule veranstaltet. Und da haben wir natürlich geholfen, da haben wir natürlich auch Erfahrungen und wenn einer da Erfahrungen braucht, Unterlagen braucht, wie er was machen soll, sind wir auch gerne da bereit und sagen, hier habt ihr ein bisschen schriftlich, hier habt ihr das. Keiner muss Angst haben, weil wenn jemand was beibringt und da sitzen Leute, die wollen es lernen, ist ja nicht so wie eine normalen Schule, wohin geht der Lehrer, ihr müsst das jetzt lernen, weil die sitzen ja meistens in so einem Kurs, die wollen das lernen und dann sind auch mal Fehler werden übersehen und sowas. Ja, ich lese hier gerade, Thorsten, der Philipp hat mir geschrieben hier auf unserem eigenen Slack und der hat geschrieben, natürlich machen wir das. Na, wir gucken mal. Sehr schön. Ja, natürlich, der Podcast-Verein ist ja prinzipiell kostenlos. Ja, das habe ich letztens schon, ich habe ja eure Sendung da gehört, also so ist nicht, aber dass ich mir jetzt explizit jetzt für uns oder für mich jetzt Gedanken gemacht habe, kann ich noch nicht sagen. Natürlich wäre schön, zurzeit hängen wir mit dem Podcast in weit dreistellig in der Miese. Eintragung, Rechtsanwalt und was nicht noch alles. Das habe ich bis jetzt alles bezahlt. Oh Gott, ja, ein Verein, Bürokratie, juhu, herzlichen Glückwunsch. Du wolltest das nicht anders, oder? Nein, aber wenn da zufälligerweise einer ist, der sagt, weißt was, ich unterstütze dich mal mit einem Euro oder zwei, bin ich immer gerne bereit und das geht wirklich hundertprozentig den Verein zugute. Ja, weil ich habe nämlich eine Rechnungsprüfung, die Andrea, die auch die beim Podcamp, die kennt ihr ja alle. Gute Seele, das soll hart sein. Und sie macht mal eine Rechnungsprüfung. Also unsere Rechnungsprüfung. Das heißt also, Ja, das wird wohl stimmen. Ne? Also wenn ich mal jemanden brauche, der was organisieren soll, dann leihe ich mir die Andrea aus. Also die hat da echt was gerissen in Essen. Also, und sie ist keine Podcasterin. Die hat einfach, sie hat sich einfach mit diesen Leuten da auseinandergesetzt und hat gesagt, wir machen das so, so und so. Und dann haben alle nach ihrer Nase getanzt. Das war echt super. Muss ja jetzt nicht nur sagen, dass sie nicht nur organisiert hat. Ne? Wir waren ja auch noch im Team, ne? Ja, ihr wart ein Team, aber sie hat sich halt relativ schnell diesen Schuh angezogen und das hat sie echt bombenmäßig gemacht. Ja, hallo, super. Ich bin auch froh, dass sie im März wieder dabei ist, also bis zum März wieder dabei ist, weil das fängt ja jetzt viel früher schon an. Das fängt jetzt schon an. Sag doch nochmal den Termin. Wann ist Podcamp in Essen im Unperfekthaus? Du bist gut. Live-Checking. Dann gehe ich mal auf podcastverein.de. Veranstaltungen. So. Da ist noch gar nichts drauf. Ich gehe auf podcamp.de, Entschuldigung. Ja, der Podcastverein ist zwar Veranstalter, aber wir haben ja netterweise podcamp.de bekommen. Das war ja podcaster.de. Hat ja die Domain uns netterweise geschenkt, damit wir die benutzen können. Also in 244 Tagen, 12 Stunden, 44 Minuten und 10 Sekunden, 9 Sekunden, 8 Sekunden am 11.12. März 2017. Ich habe schon gebucht. Aber wir hatten ja gerade das Thema GEMA und Klaus, um den jetzt auch mal mit ins Boot zu holen, Klaus hat sich ja schon mal so ein bisschen selbstständig mit GEMA auseinandergesetzt. Wie ist denn da so der Stand der Dinge? Ja, ich bin da noch nicht wirklich weitergekommen, aber wir haben ja dieses Gespräch schon mal geführt und meine Reaktion darauf war folgende: Ich bin dem Podcastverein mal direkt mal beigetreten, weil ich die Idee einfach gut finde und die gern unterstützen möchte. Wenn jemand Informationen über die GEMA-Podcaster haben möchte, podcastverein.de, Veranstaltungen, ganz unten seht ihr, das war der zweite Tisch, den wir im Podcast-Uhr gemacht haben. Das Bier. Da haben wir einen Workshop über die GEMA gemacht. Da war ein GEMA-Mitarbeiter da, der Marc-André Höpper von Dortmund, GEMA Dortmund. Und der hat uns auch eine PDF da gelassen vom 14. April 2015. Wann, welche Lizenz, warum, weshalb, und da steht nämlich auch ein paar Sachen drin, das ist eine schöne PDF, warum überhaupt GEMA. Wir sind ja eigentlich dafür, dass die Musiker Geld kriegen, ne Klaus? Sag mal, das wäre was mich sehr, sehr freuen würde, ja. Genau, und zurzeit ist das ja so, dass du eine GEMA-Gebühr ab mindestens 5 Euro zahlen musst. Also monatlich. Ne? Und zwar dann nur das Intro-Outro, wenn du dann 5 Lieder haben möchtest pro Monat, dann 10 Euro, bei 31 Liedern pro Monat 30 Euro musst du zahlen pro Monat. Nur, das ist ja noch halb so schlimm, das Geld. Das, was schlimm ist, sind hier die Gesetze, die dahinter stecken. Also du darfst nicht für Unternehmen, dauerhafte Gewinnerzielungsabsichten machen. Also wenn du Werbung damit reinpackst, darfst du das schon mal nicht. Dann darfst du das nicht mehr wie 1 oder 3 URLs zur Verfügung stellen. Das heißt also, wenn du das online stellst, dann steht es nochmal bei Podcaster, dann steht es auch mal bei irgendeinem Schicke, dann irgendwo bei den Russen, schon bist du raus. Dann hast du gar keinen Einblick zu. Dann darf nicht häufiger wirklich erscheinen, okay, wer macht schon einen täglichen Podcast? Die einzelnen Episoden dürfen nicht länger wie 30 Minuten sein. Das ist schon mal ein Problem bei uns Quatschköppen. Man muss auf jeden Fall über den Text, den Song sprechen, rein und raus. Wir dürfen keine 3D-Text drin haben. Wir dürfen maximum 50% der Lieder angespielt werden. Der Podcast darf auch, die Musik darf nicht 75% der ganzen Episode sein. Der Podcast darf auch nicht nur über einzigen Künstler sein. Also wenn du jetzt eine CD-Besprechung oder machst, darfst du nicht. Da musst du mindestens einen zweiten Künstler dabei nehmen. Und hier Name von den Musikwerken oder Präten werden nicht benannt. Das habe ich bis jetzt immer noch nicht verstanden. Ich dachte, wir sollen die benennen. Und also mindestens einen diesen Punkten verstößt du. Hm. Ne? Da länger wie 30 Minuten, außerdem wollen wir doch einen 3D-Tag haben, weil wir wollen doch hier die Shownotes und was nicht noch alles und Kapitelmarken und sowas. Klar, dass wir nicht so mal eine Schneidmarke machen wollen. Das ist schon klar. Aber wir wollen, so dass man die Lieder sich rausschneiden kann. Das müssen wir, aber wir dürfen ja noch nicht mal ein Kapitelmarken machen, wo wir sagen, sprechen wir über den Künstler, jetzt sprechen wir über den Künstler, jetzt sprechen wir über den Künstler, dass man den, die drei Kapitel machen. Das dürften wir theoretisch auch nicht. Also, das, diese GEMA-Sachen sind Sachen von 1980, 90. Die hat der damalige alte Podcast-Verein, der schon mal existiert, mit denen ausgehandelt, aber das ist nicht mehr heute Stand der Technik. Also da müssen wir nochmal drüber sprechen. Das können wir aber auch erst machen, wenn wir noch mehr Power in dem Verein haben. Wenn wir dann sagen, komm, wir gehen mit 50 oder 60 Leuten dahin zum Podcaster. Das ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn du sagst, komm jetzt hier als eine Person, ich möchte eure Verwaltung da ändern. Da sagen sie, hey, hast du einen? Wer läuft denn neben dir? Aber wenn du sagen, mit 100 Leuten da ankommst oder 50 Leute oder 80 Leute da ankommst, ist eine ganz andere Hausnummer. Natürlich geht nur einer und Rechtsanwaltin, klar. Aber als Background hat man dann eine ganze Menge andere Leute. Aber wer da nochmal genau Informationen möchte, Podcast-Verein und dann einfach nach Essen suchen. Ja, nach der Erstveranstaltung von Port Ruhr an der zweiten Veranstaltung, da ist eine schöne PDF zu enthalten. Kann man mal runtergehen. Die Problematik, die ich manchmal so habe, so wie ich mit meinem Geocaching-Podcast war, wenn ich auf irgendeiner Veranstaltung war und irgendwas aufgenommen habe und im Hintergrund lief Musik. Da habe ich dann auch immer so ein bisschen Bedenken gehabt und leider ist sie heute nicht da, weil ihr Rechner kaputt ist. Die Leni, die war nämlich auf einer Veranstaltung mit ihrem Encyclia-Podcast. Das kann Klaus dann wahrscheinlich auch gleich bestätigen. Die war auf einer Veranstaltung, hat Leute interviewt. Im Hintergrund liefen halt irgendwelche Charts-Musiken, bla bla bla. Und dann schrieb sie mich an, ja, hat die was mit GEMA, bla bla bla. Ich habe gesagt, keine Ahnung. Und sie hat dann die GEMA angeschrieben. Und die GEMA hat dann gesagt, das ist völlig okay, das muss man nicht irgendwie angeben oder so ein Gedönse. Das ist irgendwie nicht gewinnorientiert oder sonst irgendwas. Und sie konnte dann die Folge so veröffentlichen. Das war noch so richtig, Klaus, oder? Ja, die Geschichte war halt die, dass sie ja nichts dafür konnte, dass im Hintergrund diese Musik läuft. Also das und die GEMA hat dann sinngemäß geschrieben, wüssten sie auch gar nicht, wie sie das jetzt genau verrechnen sollten dann an der Stelle. Vielleicht ist ja auch genauso, es gibt ja auch ein Veröffentlichungsrecht, wenn du zum Beispiel Fotos an einer öffentlichen Veranstaltung machst, eine frei zugängliche Veranstaltung machst und setzt die ins Internet. Dann können auch mal Personen drauf sein. Wenn du aber an einer geschlossenen Gesellschaft Fotos machst, dann darfst du die Person nicht online stellen. Das ist ja genauso. Vielleicht hängen die damit zusammen. Also wenn du irgendwo ein Fußballspiel bzw. eine Stadtfest machst und machst ein Foto von einem Stadtfest oder machst ein Foto von der Bühne und da vorne steht dann eben irgendjemand, den kann man zufälligerweise auch erkennen, kann der eigentlich nichts dagegen haben, dass er dann auch veröffentlicht wird. Weil das eine öffentliche Veranstaltung ist. Kann ich mir vorstellen, dass das darum mit Musik auch so geht. Weil es geht ja nicht um die Musik selbst, sondern Musik ist so ein Hintergrund, den man nicht abschalten kann. Natürlich ist das jetzt, glaube ich, nicht so, dass man absichtlich irgendwo in der Disco geht, um dann da ein Interview zu führen. Nee, aber ja. sie war halt auf so einer Benefizkrebsveranstaltung und ja, da waren halt Moderatoren auf der Bühne und da lief dann, was weiß ich, irgendeine Helene Fischer, so ein Gedönse und ja, oh. Als Beispiel, ja, keine Ahnung. Aber ja, wie Klaus schon sagt, die GEMA konnte nicht so richtig wirklich sagen, wie sie das verrechnen soll. Ich würde das dann nur nicht raten, bei YouTube hochzuladen. Ja, sie hat, sie lädt ihren Podcast also nicht dort nicht hoch. Ja, weil YouTube hat ja eine extreme Audioerkennung. Ach so, wie läuft das da? Also da, also weil da läuft, wird ja der Server bei YouTube wird der Server durchsucht Audio und da ist das Problem, dass sobald du da irgendwie ein Stück Musik drin hast, dann sagen sie, hast du da die Rechte? Und wenn du sagst, ja, habe ich, und irgendjemand sagt, ich habe die Rechte, der musst du noch nicht mal haben, wird auf einmal das Video gesperrt. Zum Beispiel, wir hatten mit dem Fragezeichen-Pod immer Probleme, weil wir haben die Rechte, die Ausschnitte der drei Fragezeichen, also wir haben das Verwertungsrecht, Ausschnitte der Hörspiels drei Fragezeichen bei uns im Podcast zu senden. Eine Minute, also nicht mehr wie 30 Sekunden und blablabla. Und dann haben wir den bei YouTube hochgeladen, haben auch diesen Brief, den wir von Europa bzw. Sony Music haben, immer rübergeschickt und bei Europa Verlag haben. Und dann haben wir gesagt, ja, da hat aber Sony Music seine Rechte drauf. Er hat hier, da haben wir den Verwertungsvertrag. Dann wurden die wieder freigeschaltet. Wir haben das nächste Video hochgeladen, wurden die wieder alle gelöscht. Und irgendwann, oder gesperrt. Und irgendwann habe ich gedacht, was, ihr könnt mich mal, und habe die dann alle, habe meinen Kanal gelöscht. Weil ich habe keine Lust, länger sich mit irgendwelchen rechtlichen Sachen umzuschlagen, als überhaupt zu podcasten. Habt ihr denn in eurem Fragezeichen-Pod, habt ihr denn Material, also ich bin kein Fragezeichen-Mensch, also ich höre das nicht, habt ihr dann Soundbeispiele oder was aus den Hören, habt ihr drinne? Und das dürft ihr und das ist kostenlos? Ja, das kostenlos auch? Ja. Wir schön. Dürfen es kostenlos nicht mehr wie 5 Minuten in 30 Sekunden Abschnitten einsetzen oder auch mal 45 Minuten, aber wir haben uns selbst eine Grenze gesetzt, es ist gar keine Grenze gesetzt, wie viel wir reinsetzen dürfen. Sondern wir haben nur gesagt, Ausschnitte setzen, weil wir die ja auch besprechen. Und wir haben uns gar keine Grenze gesetzt, wir haben uns selbst eine Grenze gesetzt, weil wir wollen ja nicht auch zupflastern, wir wollen ja mehr darüber reden als nur zu hören. Aber wenn das dann eben heißt, wenn da der Sprecher mal so spricht, wir gucken ja aus der Sicht von Erwachsenen drauf. Das heißt also, ich als Papa meckere natürlich ein bisschen mal, wenn die mal wieder eingebrochen haben oder irgendwas anderes gemacht haben, anders drauf. Und da ist natürlich schön, wenn man so einen Audioausschnitt hat. Wir versuchen auch nicht, weil da schon mal Probleme mit der Musik war, bei den drei Fragezeichen, auch wir machen auch keine Musik rein, wir nehmen nur gesprochenes Wort. Also solange Tante Mathilda den Kuchen hinterher schleppt, ist doch eigentlich alles prima, oder? Ja, aber YouTube hat da ja irgendwie einen Schuss in der Backe. Ja, das und, ist so. Aber das ist bei uns zum Beispiel auch so. Wir sind ja bei Soundcloud und da darfst du das auch nicht bringen. Also das geht überhaupt nicht. Dann bist du auch gleich weg. Ja, aber wir haben Briefe von denen, wo drin steht, ja, ihr dürft. Ja, bloß wem willst du den schicken, ne? Nee, die haben uns ja angeschrieben. Ja, nein, ich sag mal, wenn du jetzt auf YouTube oder so bist oder jetzt auf Soundcloud oder so, wem willst du denn die Erlaubnis jetzt schicken da von Soundcloud? Wo willst du das hinschicken? Das ist ja das Problem. Wir haben genug Kontakte zu YouTube gekriegt, hin und her, dass wir die passenden E-Mails haben. Oh, okay, das ist schon mal schön. Okay. Mhm. Ja, und das ist natürlich, geht man dahin, dann kriegt man vor allem lustigerweise, ja, ersten Brief von YouTube, wollte er nicht endlich Werbung davor schaffen? Weil ihr seid ja jetzt so groß, dass sich Werbung lohnt. Und dann sperren sie uns das Video. Weil wir sagen, nee, möchten wir nicht. Mhm. Okay. Da war über 25.000 Downloads pro Folge. Und 30.000 Downloads pro Sendung, also bei YouTube, nur alleine bei YouTube. Und dann sagen sie, hot, darum haben wir keinen Bock gehabt. Das haben wir natürlich, bei so Sachen wollen wir natürlich auch mit einem Podcast-Verein hingehen, wenn irgendeiner rechtliche Probleme hat. Wir haben hier netterweise noch 2 Rechtsanwälte. Eine macht einen Podcast sogar darüber und der andere ist ein Privater, die dann auch mal helfen können. Also man muss nicht direkt in der Rechtsschutzversicherung sagen, fragt uns an, wir versuchen das zu klären, damit wir wieder auf den Podcast reinkommen. Ja, dann haben wir mal so ein bisschen Einblick gekriegt vom lieben Thorsten vom Podcast-Verein. Das ist jetzt dann mal ein Aufruf hier vom Raucherbalkon von der Pod-WG. Geht auf die Seite podcastverein.de, ladet euch das dementsprechende Skript runter, füllt aus, schickt hin, alles ist kostenlos. Und Der Mail genügt auch, wenn das eingescannt hat. Ja, genau, Mail reicht auch. Und wenn ihr dem Thorsten und dem Podcast vor allem was Gutes tun wollt, ihr habt gerade gehört, Thorsten tut wirklich eine Menge für uns Podcaster, dann schmeißt den Podcast-Verein auch mal was ins Töpfchen, damit auch der liebe Thorsten gleich sein Kind ins Bett bringen kann und sein Kind auch nächste Woche noch sein Nutella-Brot hat. Nicht unbedingt immer Nutella. Der Groß hat sich gerade eins geholt. Ich sitze hier in der Küche. Fast am Raucherbalkon. Aber irgendwas wollte ich noch. Du hast gerade rausgebracht. Du hast nur eine. Ach so, ja. Nein, alles gut. Podcast-Verein ist ja Veranstalter des Podcamps 2017. Also, nachdem ihr beim Podstock wart, nachdem ihr beim Podcast Barbecue wart, ist ja nicht gleichzeitig gerade, nachdem ihr da beim Podlove Workshop, wie heißen die jetzt? Subscribe. Da wart und sowas. Kurz bevor ihr den Clubrickler feiert, kommt zum Podcast Barcamp Camp nach Essen. Und zwar, wann war das jetzt? Am 11. und 12. März 2017. Wir haben nur begrenzte Plätze. Denkt dran, wir können nur 200 Leute aufnehmen. Diesmal ist es eine schöne Glas-Location. Und es gibt noch ein paar, wer schon da war, weiß, dass ihr nicht mit leeren Händen nach Hause geht. Und dies Jahr wird, glaube ich, noch mal ein oder zwei Schippen draufgehauen. Also es ist nicht zu teuer, wenn ihr da hinkommt. Ja. Ihr geht also nicht mit leeren Händen nach Hause. Ich kann es nur empfehlen und von meiner Seite kann ich erstmal ganz lieben Dank an den Thorsten sagen und dass er sein... Ach so, noch ganz kurz. Ja, mach. ihr habt mich einmal reingeholt, ne? Na klar, immer. Ich habe ja noch 30 Sekunden. Ach nein, alles gut, alles gut. Und zwar... Hier gibt es ja noch einen netten Gerard, ne, der ja bekannt ist bei euch. Ja. Gerard, hallo. Ja, schalte ich mal an. Ja, Gerard darf sprechen. Guten Tag zusammen. Wir machen nämlich zusammen auch einen neuen Podcast. Also keinen neuen, sondern wir machen wieder einen Podcast zusammen. Und leider ist die erste Aufnahme meinetwegen scheiße gewesen. Also ihr beide macht einen Podcast zusammen. Wir machen zusammen einen Podcast und der nennt sie, den habe ich früher mit dem Bastard von Radio Bastard gemacht und jetzt mache ich den mit Gerard. Da kann aber jeder andere auch da hinzu. Okay. Und das ist mit alles und scharf. Okay. Gibt es eine URL zu oder läuft das alles über vierohren.de? Ja. Das findet über vierohren.de. Also, ja. Dann setze ich ein drittes Mal an. Ganz, ganz lieben Dank an den Thorsten Runte. Kann mich ja muten, dann schreibe ich nichts mehr. Nein, podcastverein.de, tut ihm was Gutes, schmeißt ihm was in den Kopf. Vierohren.de und ja, das freut mich. Ja, Gerard, da müssen wir mal reden, das hast du mir ja gar nicht erzählt. Da war für mich auch sehr überraschend auf einmal. Ja, hat er dich gekriegt. Wer hat denn da reingeschoben? Der Klaus bestimmt. Genau, der Klaus. Also wir hoffen mal auf eine neue Aufnahme, die ich mit Gerard aufnehmen kann. Irgendwie ist Teamspeak bei mir abgeraucht und hatte eine Mickey-Maus-Stimme. Ja, aber Gerard ist auch Studio-Link-fit, also ihr könnt das auch darüber machen. Ich aber nicht. Ach so, na okay. Weil ich kein Reaper bin. Na dann. Alles klar, also ich weiß nicht. Viel Spaß, bis dann. Danke, Klaus, Martin, danke, tschüss. Ciao.